Erwartungen klären. Die Klärung der Erwartungen ist im Grunde eine Kombination aller anderen erwähnten Einzahlungen, da eine derartige Kommunikation, besonders wenn es um die Erwartungen im Hinblick auf die Rollen und Ziele geht, beiden Seiten viel gegenseitiges Verstehen und Respekt abverlangt. Wenn man sich mit den tieferen Wurzeln von gestörter Kommunikation oder zerrütteten Krankenkulturen beschäftigt, wird man fast immer feststellen, dass sie in unklaren oder enttäuschten Erwartungen hinsichtlich der Rollen und Ziele liegen. Mit anderen Worten, der entscheidende Punkt ist, wer welche Rolle übernehmen soll und wie die wichtigsten Ziele bei diesen Rollen aussehen. Als ich einmal mit den Top-Managern eines großen Gaststättenverbandes am Aufbau von Teams arbeitete, zeigte sich deutlich, dass es gegensätzliche Prioritäten und Ziele gab. Das weiter zu ignorieren oder zu akzeptieren, hätte für den ganzen Verband furchtbare Konsequenzen gehabt. Ich nahm einfach zwei Flipcharts und schrieb auf beide, wie sie meine Rollen und Ziele sehen und wie sie ihre Rollen und Ziele sehen. Bevor nicht beide Flipcharts zur Zufriedenheit der Betreffenden ausgefüllt waren, durften keine Beurteilungen, keine Zustimmung oder Ablehnung geäußert werden. Dann aber konnte jeder mit eigenen Augen sehen, dass diese scheinbar unvereinbaren Differenzen allein auf unterschiedlichen Erwartungen hinsichtlich der Rollen und Ziele beruhten. Sofort waren die Bescheidenheit und der Respekt wiederhergestellt. Die Leute konnten mit einer ehrlichen Kommunikation zur Klärung ihrer Erwartungen beginnen.